1. Als Raoul bemerkt, dass Sie Jacob kein kinder gebar, empfand Sie eifersucht auf ihre Schwester und forderte von Jacob, verschaff mir kinder, sonst würd ich sterben. 2. Jacob reagiert zornig auf Raoul und entgegnet, bin ich etwaren Gott stell, der dir die Verhigkeit zur Mutterschaft verwert hat. 3. Daraufhin schlug Sie vor, hier ist mein Magbilla, schlaf mit damit Sie kinder für mich gebart und ich durch Sie ebenfalls zu nachkommen gelange. 4. Folglich gab Sie im ihr Magbilla zur Frau, und Jacob schlief mit 5. Billa word schwanger und gebar Jacob einen Sohn. 6. Rachel erklärt, Gott hat mir gerechtig Keat widerfahren lassen, mein Bitte erhort und mir einen Sohn geschenkt. Die Schalb nannte Sie in Dan 7. Anschließend word Billa, Rahels Magd, ernut schwanger und gebar Jacob einen zweiten Sohn. 8. Rachel sagt, ich habe einen gottlichen Kampf mit meiner Schwester ausgefochten und gesiegt. Daher nannte Sie in Naphtali. 9. Als Lee bemerkt, dass Sie kein weiteren kinder mehr bekam, nahm Sie ihr Magd Silpa und gab Sie Jacob zur Frau. 10. Daraufhin gebar Silpa, Lee's Magd, Jacob einen Sohn. 11. Lee rief aus, Welsh ein Glück, und nannte ihn Gad. 12. Danach gebar Silpa, Lee's Magd, Jacob einen zweiten Sohn. 13. Lee wirken diet, ich bin glücklich. J. Die Frauen werden mich glücklich preisen. Die Schalb nannte Sie in Arsa. 14. Waren der Weisen und Fand Ruben, Lee Sohn, Liebesapfel auf dem Feld und bracht Sie seine Mutter. Daraufhin bat Raoul Lee, gib mir bitte einige der Liebesapfel deiner Sohns. 15. Lee erwidert, ist es nicht genug, dass du mir meinen Mann genommenest, und willst du nun auch noch die Liebesapfel mein Sohns haben? Raoul schlug daraufhin vor, als Gegenleistung für die Liebesapfel deiner Sohns darf dies nacht bei dir schlafen. 16. Als Jacob am Abend vom Feld zurückkam, ging ihm Lee entgegen und sagt, du musst zu mir kommen, denn ich habe dich mit den Liebesapfeln mein Sohns besorgt. So schlief o in Gina nacht bei 17. Gott erhort Lee, so dass Sie schwanger word und Jacob einen fünften Sohn gebar. 18. Lee erklärt, Gott hat mir meinen Lohn gegeben, weil ich meinem Mann mein Magd überlassen habe. Die Schalb nannte Sie in Issachar. 19. Danach word Lee ernut schwanger und gebar Jacob einen sechsten Sohn. 20. Lee sagt, Gott hat mir ein Wortwiles Geschenk gemacht, nun word mein Mann mich scherzen, daich im Sechson geboren habe. Darum nannte Sie in Sebulon. 21. Anschließend gebar Sie ein Tochter, die Sie Diener nannte. 22. Gott erinnert sich an Raoul, erhort Sie und machte Sie fruchtbar. 23. Sie word schwanger und gebar einen Sohn, woraufhin Sie sagt, Gott hat mein Schmack besiegt. 24. Die Schalb nannte Sie in Joseph und sprach Debi, moge der Herr mir noch einen weiteren Sohn schenken. 25. Nachdem Raoul Joseph geboren hat, bat Jacob Laban, erlob mir, in mein Heimatland zurück zu kehren. 26. Gib mir mein Frauen und kinder, für die ich dir gedient habe, damit ich gehen kann, denn du weißt selbst, why true ich dir gedient habe. 27. Laban erwidert him, when ich in deinen Augen nicht find ich habe erkannt, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet hat. 28. Fu fort, nenn mir den Lohn, den du von mir verlangst, und ich word in dir geben. 29. Jacob entgegnet him, du weißt, why ich dir gedient habe und why sich dein Wiebestand unter meiner Abhut entwickelt hat. 30. Den Dane besitz Wargering, bever ich kam, doch hat sich erheblich vermehrt, und der Herr hat dich durch mein Anwesenheit gesegnet. One aber soll ich nun für mein eigene Familie sorgen. 31. Laban fragte, was soll ich dir geben? Jacob antwortet, du brauchst mir nicht zu geben. Wenn du mir jedoch folgen zugestehst, wird ich den Schaf ernut weiden und hüten. 32. ICH word hut dane gesamte her dirch gehen und jeds gesprenkelte und schekige tirit fernen, al schortzen lama soe el schekigen und gesprekelten ziegen. Die solen mein lon sein. 33. De dirch word sich. Main ehrlichkeit bewiesen, wenn du zukünftig meinen Anteil überprüfst, soll als, was unter meinen Siegen nicht gesprenkelt oder schäckig ist und unter meinen Lammen nicht schwarz, als gestohlen betrachtet werden. 34. Leben stimmte zu und sagt, Gott. Es soll geschehen, why du es vorgeschlagenest. 35. Selben Tag entfernte Leben el gestreiften und schäckigen Boxoe el gesprenkelten und schäckigen Siegen, also el tier mit weißen Flecken, und el schwarzen Lammer, und übergab sie seinen Sonen. 36. Schaff einen Abstand von 3 Tagesreisen zwischen sich und Jacob, waren Jacob die Verbleibenden scharf Lebens hütet. 37. Jacob nahm frisch Zweig von Storaxbormen, Mandelbormen und Platinen und schalte deren Weiss Streifen AB, so dass das helle Holt sich bar word. 38. Anschließend legte er die geschalten Stab in die Trankrinnen, wo die Schafs am Trinken kämen, direkt vor ihr Organ. Die Tier Parten sich, warend sie tranken. 39. Die Schafparten sich also vor den Staben und Warfen derorfing gestreifte, gesprenkelte und schäckige Lammer. 40. Jacob sondert die Lammer AB und richtet die Gesichter der Schaf auf el gestreiften und schwarzen Tier in Lebens Herd aus auf dies Weise bildet ijen herden, die nicht zu Lebens Schafen stelte. 41. Immer wenn die kraftigen Tier in Brunst kämen, legte Jacob die Stab in die Rinnen vor ihr Organ, damit sie sich dort parten. 42. Bei den schwachen Tieren legte er die Stab jedoch nicht hin, infolgedessen fielen die schwachen Tier Leben zu, waren die kraftigen Jacob gehorten. 43. Auf dies Weise word Jacob außer ordentlich reich und erworb gross Mengen und Schafen, Sklavinnen, Sklaven, Kamelen und Eseln.